neben der düsteren Seite des Teufels, neben Verteufelung von Menschen und Vermenschlichung von Teufeln, kommt aber auch zunehmend der Humor zum Tragen. Wilhelm Busch steht da noch lange nicht am Ende der Geschichte des humoristisch-komischen Umgangs mit dem Satan. So beschreibt er einen Exorzismus. Der Pater spricht ein kräftiges Wort. Raus, raus und hebe dich fort, du Lügengeist, der frech und dreist sich hier in diesen Leib gewagt. Im Magnet, hat der Teufel gesagt.